Sollten sie versuchen, sich hinauszuschleichen und die große Party draußen zu besuchen, wird die herrschsüchtige Glucke kratzen, klammern, schreien, beißen und sich schützend zwischen sie und ihr neues Leben werfen. Sie wird alles tun, was sie kann, um sie aufzuhalten. Das braucht kein Mensch. Stellen Sie sich vor, Sie wollen mit dem Rauchen aufhören oder keine Drogen mehr nehmen und die Entzugserscheinungen treten ein. Sie haben endlich den Absprung gewagt und etwas getan, um Ihr Leben enorm zum Besseren zu wenden. Doch dann fühlen Sie sich erstmal Tage, manchmal wochenlang schlimmer als in Ihren wildesten Zeiten. Sie müssen husten. Ihr Körper baut die Giftstoffe ab. Sie zittern, schwitzen, kotzen und fragen sich, warum in aller Welt sie das für eine gute Idee halten konnten. Was für ein Spaß! So in etwa ist es, wenn wir uns von einschränkenden unterbewussten Überzeugungen freimachen wollen, die uns gebremst haben und den großen Sprung hinaus aus der Komfortzone wagen. Es folgt eine Entgiftung von derart ungeheurem Ausmaß, dass es sich anfühlt, als habe sich das Universum gegen uns verschworen. Bäume fallen aufs Auto. Der Computer schmiert ab. Wir treffen unseren Partner mit der besten Freundin im Bett an. Uns wird der Pass gestohlen. Wir kriegen die Grippe. Das Hausdach bricht ein. Wir setzen uns in einen Kaugummi. Es ist der große Schlummer, der dieses Chaos auslöst. Er versucht, uns zu sabotieren, damit wir alles so belassen, wie es immer war. Er will nicht, dass wir in unbekannte, lang ersehnte neue Gefilde vordringen. Jeder erfolgreiche Mensch kennt das. Und hat es durchgestanden. Wer den großen Sprung wagt, muss erst einmal tief durch die Scheiße warten, bevor er glänzen kann. Das mag etwas weit hergeholt klingen. Doch denken Sie daran, Sie erschaffen sich Ihre eigene Realität. Bisher bestand die größtenteils aus einschränkenden Überzeugungen. Wenn Sie beschließen, diese Überzeugungen komplett über Bord zu werfen, sich Ihre Herzenswünsche zu erfüllen, Ihr Leben und Ihre Welt auf den Kopf zu stellen, dann ist das wie Mord am GS. Also wird er mit erhobenem Nudelholz auf Sie losgehen und Sie in Ihr altes Leben zurückprügeln wollen. Wir sind mächtige Wesen, die ihre Realitäten mit Hilfe von fokussierter Energie gestalten. Wenn unser Unterbewusstsein durchdreht, in Panik verfällt und sich entscheidet, diese Energie darauf zu richten, uns von riskanten Vorhaben abzubringen, können abgedrehte Dinge passieren. Unterschätzen Sie nie die Macht des GS, wenn er in Rage gebracht wird. Achtung! Der große Schlummer wird alles tun, um Sie davon abzuhalten, sich zu verändern und zu entfalten. Weil Sie dabei sind, das auszulöschen, was Sie selbst und alle anderen bisher als ihr selbst kannten. Manchmal richtet der GS emotionale Blockaden ein, um uns aufzuhalten. Manchmal attackiert er uns in der materiellen Welt. Ein Kunde von mir entschied sich dafür, seinen langweiligen, aber gut bezahlten Job zu kündigen, um die Firma zu gründen, von der er immer geträumt hatte. Er hatte keine Ahnung, wo er anfangen sollte und keinen konkreten Plan, wie es funktionieren könnte. Er hatte eine Familie zu ernähren, verfügte über keinerlei Garantien und gab dennoch seine sichere Stelle auf. Er stürzte sich ins Abenteuer, weil er fest entschlossen war, sich sein Wunschleben zu erschaffen. Und da legte der GS los. Der Kunde hatte nach einer Coachingstunde bei mir nicht nur eine, sondern gleich zwei Reifenpannen. Seine Babysitterin krachte mit seinem Auto in den Wagen seiner Frau. Die Hauptwasserleitung unter seiner Küche barst. Direkt vor seinem ersten großen Vertragsabschluss wurde er sogar von einem Bus angefahren. Danke, es geht ihm gut. Er hätte allen Grund gehabt zu rufen, »In Ordnung, ich kann nicht mehr, du gewinnst!« Doch er gab nicht auf. Heute ist er sein eigener Chef, liebt seine Arbeit, gondelt in der Weltgeschichte herum und handelt Millionenverträge aus. Im Leben seiner Kunden bewirkt er wirklich etwas. Er ist kreativ und lebt seinen Kindern wunderbar vor, wie man seinem Leben einen Sinn gibt. Eine Musikproduzentin, mit der ich gearbeitet habe, beschloss, ein eigenes Tonstudio aufzumachen. Sie steckte ihre gesamten Ersparnisse und viel, viel Arbeit in die Anschaffung der Aufnahmetechnik, der Instrumente, der Verstärker, der Schalldämmung etc. Dann brannte das Studio kurz nach der Eröffnung bis auf die Grundmauern ab. Statt die Vorhänge zuzuziehen, sich ins Bett zu legen und die folgenden 2 Jahre Drops zu lutschen, trieb sie das nötige Geld für ein noch besseres Studio auf. Jetzt ist sie so erfolgreich, dass sie sich die Musiker, mit denen sie zusammenarbeiten will, aussuchen kann. Sie lebt ihren Traum. Sollten sie sich also endlich dafür entscheiden, ihren deprimierenden Job zu kündigen und die Konditorei ihrer Träume zu eröffnen, regen sie sich bloß nicht auf, wenn ein Lastwagen durchs Schaufenster direkt in ihre Kuchentheke rauscht. Verstehen Sie das nicht als Zeichen dafür, dass Sie den Laden erst gar nicht hätten aufmachen sollen? Verstehen Sie es vielmehr als Hinweis darauf, dass Sie sich vom GS loseisen und auf dem goldrichtigen Weg sind? Persönliches Wachstum ist nichts für Weicheier. Aber es ist nicht annähernd so qualvoll wie ein Leben ohne den Versuch, die eigenen Träume zu verwirklichen. Fazit: Wenn Sie Ihr Leben in die Hand nehmen und daraus etwas spektakulär Eigenes machen wollen, lassen Sie sich durch nichts und niemanden aufhalten. Glauben Sie an sich. Vertrauen Sie darauf, dass Ihr neues Leben schon existiert und viel besser ist als das alte. Halten Sie durch, wenn der GS ausrastet. Was auch immer passiert, bleiben Sie auf Kurs. Denn es gibt einfach nichts Cooleres, als zu sehen, wie sich die gesamte Realität verschiebt, bis sie zum perfekten Ausdruck ihrer selbst wird.